D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Hallo, guten Abend, das ist eine Stunde Netzbasteln, die Bastelausgabe bei D-Radio Wissen, die 19. Ausgabe, um genau zu sein, am 19. November 2011. Ich bin Moritz Metz und heute wollen wir was machen, was ich selber wirklich zugegebenermaßen ziemlich schlecht kann. Ich habe nämlich in meinem Leben erst vielleicht ein, zweimal einen Kuchen gebacken. Das ist ja quasi nichts, da muss Lilly schon grinsen. Lilly ist unser Gast, hallo. Hi. Wir wollen heute was backen, aber eigentlich gar keinen Kuchen, sondern Cookies. Cookies, das sind diese Hipster-Kekse, die aber jetzt auch ganz gut in die Weihnachtszeit passen. Und wir haben ja allerhand Zubehör, zum Beispiel eine Rührschüssel, ein Messer und verschiedene Sachen auch in einer Tüte, die wir eingekauft haben, nach einer Anleitung im Internet. So machen wir das nämlich immer bei einer Stunde Netzbasteln. Wir gucken, was im Netz gebastelt wird und probieren es dann selber auch aus und haben dabei die richtig guten Experten. Warum Lilly der größte Backnerd ist, den ich kenne, das hören wir gleich. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Backe, backe, Netzbasteln bei einer Stunde Netzbasteln. Da wollen wir heute einen Cookie backen. Das sind, oder wir wollen ziemlich viele eigentlich davon ziemlich backen. Viele, ja. Ziemlich viele. Wir, das sind Linda Wendisch, bei Twitter bekannt als die Lilly. Du hast irgendwie 4000 Follower bei Twitter. Mhm. Und du hast einen Backblog. Exakt, kuchenkram.de. Kuchenkram.de. Da hast du zuletzt einen Zitronenkuchen gebacken, einen Kirschkuchen mit Butterstreuseln, eine Schokoladentarte mit salzigen die sieht sehr gut aus. Die war extrem geil. Da sind auch richtig tolle Fotos immer dabei. Russischer Zupfkuchen, Stachelbeer-Johannisbeerkuchen mit Karamell, das war dann im Mai. Zuletzt den Double Cheesecake mit Karamell und Schokolade. Ich mag Karamell. Ja, das sieht man. Sieht man. Kuchenradio 006, Frankfurter Kranz. Man sieht auch, du hast einen Back-Podcast. Ich habe einen Podcast, ja. Also, es kommen Folgen. Ich glaube, wir sind jetzt bei 7 oder 8. Warte, ich kann ja ganz nach oben scrollen. Du hast 8-mal schon Back-Podcasting gemacht. Genau. Das, wir brauchen immer ein bisschen länger. So Terminfindung und so mit mehreren Leuten ist da ein bisschen schwierig. Aber es ist erlebt noch und ich bin da dabei. Ich schneide auch selber. Es ist ein bisschen, ich muss mich immer noch ein bisschen reinfinden. Das ist sehr lustig. Ja, dann kennst du das, also wie es ist, in solche Mikrofone reinzureden und währenddessen irgendwas zu machen. Ich bin, wie gesagt, über dich bei Twitter gekommen, wobei wir auch ein paar gemeinsame Bekannte haben. Und einmal bin ich schon in den Genuss gekommen von Pralinen, die du selber hergestellt hast. Ja. Ist das schon ein langes Hobby von dir, so backen, Sachen herstellen? Seit ich denken kann, gefühlt. Also ich habe früher mit meiner Mama zusammen gebacken, weil uns ist so die Tradition, es gibt sonntags Kuchen und der wird selbst gebacken. Und dann habe ich oft mit meiner Mama zusammen gebacken und den ersten eigenen ganz alleine, da habe ich in der 5. Klasse so Wahlpflicht gehabt. Und man konnte Wahlpflicht alles Mögliche benutzen und wir hatten Wahlpflicht kochen. Und da haben wir einmal Schokoladen Muffins oder Marmorkuchen, irgendwas mit Schokolade gebacken und das Rezept habe ich dann zu Hause nochmal ausprobiert. Er war furchtbar trocken und schlimm und hat nicht gut geschmeckt, aber es war mein erster alleinig gebackener Kuchen mit dann 10 oder 11 Jahren. Das ist schon ziemlich gut. Also wenn man das mit mir vergleicht, bei manchen Netzbastelsendungen, da habe ich dann schon so Vorerfahrungen, was ich bei Autoschrauben oder solchen Sachen oder bei Klebeband, aber backen macht mir, glaube ich, schon auch Spaß, aber ich habe es erst ein paar Mal in meinem Leben gemacht. Also ich kann mich jetzt einmal konkret erinnern und einmal glaube ich, dass ich was gebacken habe und vielleicht vorher noch ein paar Mal, aber ansonsten habe ich immer nur bei meiner Mutter den Teig von den Rührdingern abgeschleckt. Nur 1 oder 2 Mal Kuchen gebacken. Ja, das ist krass, ne? Deswegen kann ich von dir heute bestimmt noch einiges lernen. Aber wie kommst du an Kuchen? Also das ganze Zeug, was man auf der Straße kaufen kann, das schmeckt ja nicht. Ich esse auch nicht besonders viel Kuchen. Also ich esse vielleicht einmal im Monat Kuchen. Oder wenn halt irgendwie meine Freundin oder irgendjemand anders einen Kuchen backt, dann esse ich gerne was mit, aber also ich würde mich auf jeden Fall nicht als Bäcker bezeichnen. Hm, okay. Das soll sich heute ändern. Du hast ein Rezept ausgesucht, was wir heute machen wollen. Genau. Und zwar Schoko-Orange-Cookies. Hier ist das Rezept. Genau. Chefkoch.de? Ja. Ich bin nämlich ein großer Freund von Chefkoch.de. Das Internet ist voller böser Dinge. Kommentare sind meistens bis immer sinnlos, außer bei Chefkoch.de. Ist wirklich so. Wir gucken mal, was da unten unter diesen Schoko-Orange-Cookies, die auf dem Foto und so mittel aussehen. Es gibt ja sogar eigene Blogs, die sich nur mit misslungenen Food-Fotografien beschäftigen. Da darf man auch nicht drauf gucken. Ich gucke auch nicht auf die Fotos bei Chefkoch. Nee, das ist halt einfach, wenn Leute nicht so gut fotografieren können, dann sieht es einfach manchmal komisch aus. Und wahrscheinlich ist die Hälfte der gut aussehenden Lebensmittel im Internet dann auch eher so getuned mit Haarspray oder so, dass es eben gut aussieht. Aber wir wollten ja die Kommentare lesen. Also da steht... Also es sind nicht alle Kommentare wichtig. Ne? Da schreibt dir jemand so, das habe ich davon gestern gebacken, heute mit ins Geschäft und alle sind weggefressen worden und jetzt guckt ihr Mann irgendwie in die Röhre, der Arme, die müssen jetzt Nachschub backen. Dann ist ein Kommentar, boah, waren die lecker, mit lauter Rechtschreibfehlern drin, aber stimmt ja trotzdem, dass es bestimmt lecker Kekse waren. Und dann hat jemand noch ein Stevia-Rezept dazu gegeben, wie man das Ganze machen kann ohne Zucker. Das ist zum Beispiel praktisch, wenn man zum Beispiel irgendwie einen Diabetiker in der Familie hat. Und jetzt bei dem Rezept sind nicht so viele Kommentare, bei anderen Rezepten war es dann wirklich so. Also die Menschen stellen es halt ins Netz und sagen, das ist halt ein perfektes Rezept. Und dann stellt sich heraus, da ist ein Fehler drin oder so. Menschen backen oder kochen das nach und schreiben das dann in die Kommentare. Und dadurch lernt man viel, weil die Fehler, die andere gemacht haben, die muss man dann selber nicht machen. Und deswegen bin ich wirklich ein großer Freund von chefkoch.de. Wie oft saß ich zu Hause und wusste nicht, was ich kochen soll. Dachte so, was habe ich denn da? Und dann google ich halt einfach die, oder Chefkoch, searche die Zutaten und finde halt irgendwas, was ich daraus machen kann. Aber warum ist der Chefkoch, das war das größte Ding von denen. Ich habe auch mal rausgekriegt, Gruner und Jahr, dieser große Verlag, die haben das gekauft vor 6 Jahren, sind auch Marktführer, die haben 800 Cookie-Rezepte. Warum sind die jetzt einfach, sind die einfach nur der Platzhirsch oder sind die auch wirklich besonders gut? Nein, die sind der Platzhirsch, aber dadurch, dass die so groß sind, findest du halt zu allem was. Ja. Und kannst halt, also du solltest niemals das oberste Rezept nehmen, so gefühlt, so erfahrungswert, sondern du musst halt immer noch ein bisschen durchlesen und gucken, weil manche Rezepte dann wirklich so sind, okay, nehme eine Maggi-Tüte, reiß sie auf, pack Wasser rein, koche Nudeln 8 Minuten lang und sowas. Da ist schon ziemlich viel Mist drin. Du musst schon ungefähr wissen, was du möchtest. Und dann findest du auch wirklich was Tolles. Also zum Beispiel habe ich mal versucht, Pfannkuchen zu machen und die wurden nie was. Und dann habe ich mich durch dieses Chefkoch geklickt. Und halt, die haben auch so Foren. Ich bin auch kein großer Freund von Foren, weil da viel Mist drin steht. Aber haben andere Leute halt auch dieses Problem gehabt. Und dann zum Schluss habe ich dann echt geile Pfannkuchen bekommen. Okay. Das heißt, du holst dir viele Rezepte aus dem Netz und du stellst aber auch viele wieder rein. Wir haben ja gerade schon deinen Blog angeguckt. Stellst du deine Sachen dann auch bei Chefkoch rein oder nur einfach auf Kuchenkram? Nein, ich stelle meine Sachen nur bei Kuchenkram rein. Alles klar. Gut, dann gucken wir uns jetzt nochmal genau das Rezept an. Da braucht man Butter, Zucker, Mehl, Backpulver, Zimt, Schokolade, Orangen, Orangensaft, Butter für das Blech, Mehl für die Arbeitsfläche. Habe ich alles gekauft? Sehr gut. Wir brauchen kein Butter fürs Blech, weil wir dann Backpapier für nehmen. Okay. Dazu kommen wir, würde ich sagen, gleich. Ja. Das ist also das Rezept. Ihr könnt den Link davon anklicken, wenn ihr auf die Radio Wissen geht und euch dann durchhangelt zu einer Stunde Netz basteln. Oder ihr geht einfach auf netzbasteln.de, da sind auch unsere Twitter- und Facebook-Accounts verlinkt. Und da findet ihr auch noch Fotos as it happens, wie wir hier im Radiobüro in Berlin ein Cookie-Rezept backen. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Eine Stunde Netz basteln, die Backausgabe. Wir backen heute Cookies, Lilly und Icke, Moritz Metz. Lilly, du hast mir eine Anleitung geschickt, beziehungsweise eine Einkaufsliste. Und jetzt zeige ich dir mal, was ich da alles für Sachen gekauft habe für die Cookies, die wir heute backen wollen. Als erstes natürlich Mehl. Sehr gut. Weizenmehl, Typ 550. Das, immer wenn ich irgendwie Mehl kaufen soll, dann weiß ich nicht, was ich da kaufen soll. Es gibt doch noch 1080er oder sowas. Das meint einfach nur die Gradstärke, wie es das Mehl gemahlen wird. Je höher das, ich bin noch ganz am Anfang, je höher die Zahl, desto griffiger ist das Mehl, desto grober ist das Mehl, glaube ich. Also das heißt, es ist eher fein gemahlen, weil 550 ist relativ niedrig. Wenn ihr es besser wisst, dann korrigiert uns gerne. Ich kann auch gerade total den Mist erzählt haben. Es tut mir leid. Wenn ihr es besser wisst, dann korrigiert uns gerne bei Twitter oder bei Facebook. Netzbasteln heißen wir da. Da könnt ihr uns dann einfach sagen, das Mehl ist genau andersrum beschaffen. So, dann hier eine Plastiktüte mit Backpulver. Sehr gut. Da musst du mir gleich nochmal erklären, was man damit macht. Butter, da gab es ja einmal Süßrahm- und Sauerrahm-Butter. Ich bin ja nicht so ein Süßkram-Typ eigentlich, deswegen dachte ich, nehme die Sauerrahm-Butter. Okay, ich bin gespannt. Ich habe noch nie Sauerrahm-Butter gegessen oder damit gebacken. Ich nehme die einfach in den Laden und hole dann die Butter. Dann hier eine Orange. Unbehandelte Orange sollte das natürlich sein, weil man die Schale verwenden will. Dann hier Rohrzucker. Ah, toll. Okay, das ist gut. Also das ist hier so Rohrzucker, feine Süße aus Brasilien, 500 Gramm. Sehr geil. Also ich backe zu Hause auch immer nur mit Rohrzucker, weil ich liebe diesen karamelligen Geschmack gerade. Okay, Salz, Meersalz mit so einer komischen Mühle, das stand hier noch rum im Radiobüro, das knöpselt dann so. So, dann... War Salz im Rezept? Ich glaube nicht. Nee, aber man kann das draufstreuen, habe ich gelesen bei diesen ganzen Cookie-Hacks. Nee, es ist auch wirklich gut, dass es da mit dabei ist, weil in süßen Sachen immer eine Spur Salz mit rein und bei herzhaften Sachen immer eine Spur Zucker mit rein. Es wirkt wahre Wunder. Okay, das ist gut. Dann hast du mir aufgeschrieben auf die Einkaufsliste Schokolade. Da habe ich ja auch so eine Bio-Vollmilchschokolade genommen. Und dann auch noch was besonders Krasses. Das können wir aber auch einfach jetzt so probieren. Das ist hier so eine Raw Chocolate. Das ist so eine, die besonders gut schmecken soll. Okay. Kostet auch die Packung 3 €, obwohl ziemlich wenig drin ist. Die wird aus den besten rohen Kakaobohnen aus Ecuador gefertigt. Eine natürliche Quelle von Flavoriden und Liebesstoffen. Es wird gleich romantisch hier. Im Radiobüro bei eine Stunde Netzbasteln wird's romantisch. Zu Gast ist heute Lilly, die Lilly bei Twitter und die Kuchenkram-Bloggerin, die übrigens auch eine Konditorausbildung gerade angefangen hat. Du hast dein Studium abgebrochen und fängst jetzt an als Konditorin. Ja, genau. Wie ist das? Ernüchternd? Du hast ja schon vorher gebacken, oder? Ich habe schon vorher gebacken. Es ist was ganz anderes. Das harte Arbeitsleben ist hart, sagen wir es mal so. Du musstest heute auch um 4 aufstehen. Ja, ich stehe jeden Tag um 4 auf. Ja. Fuck, das ist ja krass. Aber ich habe jeden Tag um 14 Uhr Feierabend, also Pi mal Daumen. Ja, das ist halt auch aber dann schön. Kannst du schlafen. Dann kann ich irgendwann schlafen. Ich gehe zurzeit immer um 22 Uhr ins Bett, manchmal auch um 17, je nachdem, wie anstrengend der Arbeitstag war. Ich habe nicht mehr so viel Freizeit wie vorher, vor allem nicht mehr so viel qualitative Freizeit wie vorher. Es macht furchtbar viel Spaß. Es ist wirklich körperlich sehr, sehr anstrengend. Ja. Psychisch auch ein bisschen anstrengend, weil man ja schon mit vielen neuen Leuten umgeben ist. Aber es war die richtige Entscheidung, das weiß ich jetzt. Ja. Also Backen ist Liebe, hast du auch schon auf deinem Blog geschrieben. Ja. Bist du noch viel glücklicher jetzt, weil du so viele schöne Sachen backen kannst? Oder ist das, wenn man da so Fließband backt, du musst ja dann wahrscheinlich 50 Sachertorten am Morgen machen oder so? So ungefähr. Also ich bin gerade beim Teig. Ich mache jetzt bis Weihnachten nur Teige und aus diesen Teigen Sachen. Dementsprechend keine Sachertorten, aber ich habe heute Morgen 30 Brioche geformt. Dann hatte ich 40 Apfeltaschen, 60 Rosinenschnecken und so in der Größenordnung dann, ja. Okay, krass. Aber trotzdem alles per Hand. Und ich hatte Angst, dass ich jetzt in meiner Freizeit, weil ich hab früher halt in meiner Freizeit viel gebacken, um zu entspannen. Und ich hatte Angst, dass ich jetzt keinen Bock mehr habe, in der Freizeit zu backen, weil ich es halt schon auf Arbeit machen muss. Ja. Und das Gegenteil ist der Fall. Also wirklich jedes Wochenende, wenn ich dann mal wieder frei habe, wird das gebacken und neue Sachen ausprobiert und Sachen, die ich auf Arbeit gelernt habe, auch mal zu Hause umgesetzt. Und das ist toll, ja. Okay, das ist nicht schlecht. Ja klar, man erweitert sein Wissen dadurch dann noch total. Und das finde ich ziemlich konsequent, dass du genau das, was dir Spaß macht, dann auch gemacht hast. Also ja. Dass du es ausprobiert hast. Ja, in meinem Alter ist es ja nicht so einfach, nochmal von vorne anzufangen. Ich hätte auch gerne wieder das Geld von früher, aber man kann ja nicht alles haben. Ja, ja. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das stimmt, aber dafür Kuchenjahre, in deinem genau. Fall zumindest. Und wir wollen heute bei eine Stunde Netzbasteln Cookies backen. Das Rezept haben wir im Netz gefunden und wir wollen sie auch noch ein bisschen tunen. Deswegen habe ich nämlich hier noch Vanillezucker mitgebracht. Keine Sehr Ahnung, schön. Ob man das braucht. Dann Nelken, dass es weihnachtlicher wird. Keine Ahnung, ob das irgendwas... Wir können ja verschiedene Varianten machen. Finde ich gut. Und dann hier noch so eine paprikaförmige kleine Chili. Die heißt, glaube ich, von der Sorte Peruana. Die habe ich von Volker, dem Typen, mit dem wir die Chili-Sendung bei eine Stunde Netzbasteln gemacht haben, bekommen, beziehungsweise die Pflanze dazu. Und die ist dann auf meinem Balkon gewachsen. Und die ist richtig krass scharf. Und wir wollen ja heute keine Haschkekse backen, würde ich auch gar nicht essen, aber wir können ja Chili-Kekse machen. Finde ich gut. Und dann mal gucken, ob man die dann noch ertragen kann oder nicht. Dann isst man vielleicht ein bisschen langsamer. Ja. Das ist also der Plan. Jetzt steht auf unserem Tisch auch schon eine kleine Waage, die piept, wenn man sie anschaltet. Weil wir müssen jetzt hier langsam mal das Rezept zusammenfüllen. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Womit fängt man an? Mit Zucker? Also, kommt immer aufs Rezept drauf an, ne? Wir fangen an mit Zucker. Lass nochmal hier im Computer angucken. Schoko-Orange-Cookies. Da steht als erstes Butter oben. Egal. Aber keinen Unterschied, weil wir jetzt Butter und Zucker zusammen mischen. Machen wir so. Du machst Zucker und ich mach Butter. Okay. Wir bereiten das vor. Das ist eine Stunde Netzbastel am Mittwochabend. Die 19. Ausgabe dreht sich ums Backen. Und wir wollen heute mit Lilly, die einen Backblog betreibt, und jetzt auch mit einer Ausbildung zur Konditorin angefangen hat. Mit der wollen wir heute Cookies backen nach einem Rezept, das ihr verlinkt seht auf dieradiowissen.de. Eigentlich ziemlich einfach, dieses Cookie-Ding, oder? Also, ja, ich dachte, das hast weil du meintest ja auch, du hast nicht so viel Erfahrung. Und dachte ich, nicht was Einfaches, was auch nicht so kompliziert ist und nicht so lange dauert. Was piept da jetzt? Die Waage piept. Okay. Und jetzt werde ich da Zucker reinfüllen. Wie viel brauchen wir? 175 Gramm. Ich habe heute extra mein Mikrofon für so Kleinigkeiten noch mit angeschlossen. Klingt super, oder wie der Zucker da reingeschüttet wird? Schön. Weil normalerweise hat man ja bei solchen Sendungen immer noch Video mit dabei, bei so Kochsendungen. Und So, dann müssen wir 179 Gramm Zucker. 179 Gramm, 175 soll es sein. Das passt. So, dann machen wir das Rezept ein bisschen größer. 150 Gramm Butter, das könnte man doch jetzt einfach anhand von solchen Strichen, die da manchmal dran sind, so abschneiden, beziehungsweise bei 250, dann wäre die Hälfte 175 und wir brauchen die Hälfte bisschen 125 mehr. Und achso, 125, ja genau. Und wir brauchen 150, also ein bisschen mehr als die Hälfte. Lege ich da einfach mal drauf. Achso, jetzt könnte man den Teller mit dieser Tara-Funktion einfach schon mal einpreisen, oder? Ja. Tara-Funktion, das habe ich schon gelernt, ist das, dass wenn man dass man die Waage wieder auf Null stellen kann. Genau, obwohl was drauf liegt. Hat eigentlich auch die ganz normale, nicht so fancy Küchenwaage. Ich bin total, ich möchte die Waage mitnehmen, die ist toll. Okay. Ach. Die war hier im Büro, ich glaube, das ist einfach nur so ein Lidl-Teil, aber die tut ihren Job. Wie viel Butter ja, sie ist das? Sie ist nicht so toll, weil sie hat einen Anzeigefehler. Ich glaube, 125 sind es. Das heißt, genau 125, die Hälfte abgeschnitten, oder? Na, ein bisschen mehr ist die Hälfte, aber ich mache einfach noch so ein Eckchen dazu und lege das auch wieder drauf. Ja, jetzt sind es 143. 143, da brauchen wir noch 7 Gramm Butter. Wir wollen es ja genau machen, aber eigentlich ist diese Genauigkeit bei Rezepten, das muss man nicht so genau nehmen, nee, oder? Also da reicht auch wirklich, gut. Da reicht auch die Waage, die analoge Waage. Also oder ob das da jetzt 5 Grad. Ja, Augenmaß ist schwierig, aber das passt schon so. Okay, gut. Ja. Dann haben wir jetzt Butter und Zucker abgemessen und dann haben wir eine Rührschüssel und da kommt das jetzt beides rein, da oder Da kommt wie? Das jetzt beides rein. Du hast ja noch Vanillezucker mitgebracht. Ja. Machen wir auch dazu. Okay, eine ganze Tüte oder wie? Ja. Krass. Bourbon, Vanillezucker, 8 Gramm. Warum macht man da jetzt nochmal Vanillezucker dazu? Was macht der? Aroma. Oh, der riecht aber echt Vanille krass. Hat der riecht vanillig und... Darf ich mal? Ja, so riecht eine richtige Vanilleschote. Das ist ein guter Zucker. Hm? Den mache ich mal zuerst rein. Nicht dieses falsche Vanillinzeug. Also macht wirklich einen großen Unterschied. Ich bestelle meine Vanilleschoten im Internet. Okay. Kannst du währenddessen das Mikrofon Na, halten? Aber klar doch. Das Food-Mikrofon. So, Zucker. Und jetzt die Butter. Und jetzt muss ich umrühren, oder? Jetzt rühren wir um. Du hast eine Küchenmaschine mit, habe ich gesehen. Ja, ich habe hier so ein Rührgerät mit dabei. Genau. Das ist besser, es damit zu machen, oder? Es ist deutlich besser, es damit zu machen. Okay, hoffentlich können wir uns dann noch unterhalten. Du wolltest erzählen, dass du Vanilleschoten im Internet bestellst. Genau. Kommen die direkt dann aus den Erzeugerländern? Nein, aber der Händler hat eine Vanilleplantage oder einen Teil einer Vanilleplantage gekauft. Und der importiert sie dann direkt aus dem Erzeugerland, Madagaskar, soweit ich weiß. Ja. Und man kann die halt da an... ab 50 Gramm kann man die kaufen. Und ich bestelle einmal im Jahr 100 Gramm Vanilleschoten, friere dann das Zeug ein oder mache Vanilleessenz draus. Mhm. Und das schmeckt viel besser als normale Supermarktschöne, ne? Viel, viel, viel besser. Ja. Und es ist sogar noch günstiger, weil du halt im Supermarkt irgendwie eine Vanilleschote für 2, 3 bis 4 Euro kaufen kannst. Und da hast du halt für 100 Gramm, ich glaube, 16 oder 18 Euro bezahlt. So, jetzt habe ich hier mit diesem Küchenteil Sagt dir was schaumig rühren bedeutet. Ja, bis dann irgendwie Schaum entsteht oder so? Ja, so ungefähr. Das sieht man jetzt bei der Butter selber nicht. Aber du siehst, dass da noch so ein bisschen Butterklümpchen dabei sind. Ja, es ist immer noch ziemlich klumpig, obwohl ich hier schon eine Weile rühre. Ja, und wir möchten, dass sich der Zucker und die Butter komplett vermischen. Dann muss ich mal mehr Gas geben, ja. Oder wie? Okay, der arbeitet sich jetzt hier so durch. Das ist durchaus eine anstrengende Tätigkeit für den Oberarm. Mhm. Wie macht ihr das profimäßig? Profimäßig haben wir dafür eine Maschine. Okay. Da passen, glaube ich, 200, nee, da kommen 500 Liter rein oder so. Mhm. Also ein großes Teil, da könnte ich mich reinlegen. Okay, krass. Lieber nicht. Aber da machen wir auch so Mengen wie 40 Kilo Mehl und sowas. Also ist schon ein Unterschied. Aber zum Beispiel habe ich am Wochenende Brioche gebacken und da musste ich so einen Handrührer eine halbe Stunde halten. Okay, wow. Und danach hat mir auch alles wehgetan. Da lohnt es sich dann wahrscheinlich auch, einen guten Handrührer zu haben, der nicht so viel vibriert oder so. Oder ich habe halt heute ein Lifehack gelesen im Netz zum Thema Backen, dass man so einen Pappteller nehmen soll, also einen Pappteller, wie man im Sommer beim Grillen öfters hat. Ja. Zwei Löcher reinstecken und den dann hier so drauf, damit zwischen so das Rührgerät und die Schüssel, dann spritzt es nicht so sehr. Mhm. Natürlich. Aber ich vermute mal, in der ganzen Backwelt ist es genauso, dass man eben dass es sich lohnt, gutes Werkzeug zu besitzen. Sowieso, ja. Also mein Liebstes ist immer noch meine Küchenmaschine. Okay, so eine Rühr, alles Mögliche. Genau, da kann ich halt einfach den Teig reinmachen, sagt der soll halt 10 Minuten oder 20 Minuten rühren und gehe dann einfach 20 Minuten hin und mache halt aus und gut okay. ist. Und muss halt nicht den Handrührer halten. Ja, verstehe. So, jetzt ist es hier, glaube ich, schon einigermaßen gut verrührt. Ja, hast du toll gemacht. Ach, okay, fertig. Ruhe. Sehr gut. Jetzt kann man schon abschlecken, die Rührdinger. Ich weiß nicht, ob das so gut schmeckt. Fett und Zucker, naja, das ist zwar das, was immer so den Nährwert ausmacht von Sachen, aber schon ein bisschen, das ist, glaube ich, nicht so toll. Okay, jetzt geht's weiter bei dem Rezept. Was steht denn hier? Mehl, Backpulver und Zimt dazugeben. Mehl, Backpulver und Zimt dazugeben. Mehl, komm, wir machen wieder ein bisschen Arbeitsaufteilung, sonst brauchen wir 4 Stunden für eine Stunde Netzbürsteln. 225 Gramm Mehl, brauchst du hier wieder den Messbecher. Mehl klingt ja super. So, auf der Skala. Upsi. Ist dir noch so ein Zettel mit reingefallen? Ach, mit dem Duft von Weihnachten. Ein Portionsbeutel mit Gewürzmischung in der Packung. Das kommt dann da auch noch mit alles rein und wird reingerührt, stimmt's? Genau. Das ist dann, ich skippe schon mal ein bisschen vorne in dem Rezept. Also ich mache jetzt zum Beispiel das Backpulver ins Mehl, rühre dann das Mehl nochmal mit dem Backpulver durch und dann gebe ich alles da rein. Mhm. Weil sonst kann es sein, dass wenn wir nicht ordentlich durchrühren, dass das Backpulver nicht an allen Mehlstellen hinkommen, das ist dann doof. Backpulver ist ja auch noch so ein Thema, extra triebstark, interessant, bio und vegan, aber mit Rheinweinstein. Ich glaube, du musst uns gleich nochmal Backpulver erklären. Ja. Die Radio Wissen, eine Stunde Netz. Würdet ihr erkennen, was dieses Geräusch gerade ist? Man riecht es auf jeden Fall besser, als dass man es am Geräusch erkennt. Mhm. Das ist eine Orange, die Lilly gerade reibt. In unser Kuchenbackmehlgemisch, was da vor uns steht. Du hast da jetzt in der Zwischenzeit, als die Musik lief, gerade das Backpulver schon mal reingetan und das Mehl auch noch, was da rein soll. 225 Gramm Mehl, 2 Teelöffel Backpulver. Man darf davon nicht zu viel und nicht zu wenig nehmen. Hast du gesagt, weshalb? Na, Backpulver macht ja, das ist ein Lockerungsmittel. Lockert also unseren Teig nachher auf. Und wenn wir zu wenig nehmen, dann ist es zu wenig und es wird nicht richtig locker. Okay. Und zu viel schmeckt meistens komisch. Okay. So, ich mache währenddessen schon mal das nächste, nämlich Schokolade hacken mit einem Messer. So. Wie klein müssen die Stücke sein? Also ich mag es lieber groß. So wie du es machst, passt gerade da. Okay, dann mache ich das alles ungefähr so groß ist. Da kann man wirklich sagen, wie man es möchte. Also ne, man muss sich nicht immer an das Rezept halten. Das wäre noch schöner. Das ist ganz gut, das Rezept zu haben, aber dann, wenn man da entlang improvisieren. Oder machst du manchmal Rezepte genauso, wie es da geschrieben ist? Wenn es komplizierte Rezepte sind von komplizierten Sachen, Hefeteige zum Beispiel, klingen total einfach, man kann aber so viel falsch machen, dann halte ich mich ans Rezept. Aber generell, glaube ich, habe ich ewig nichts mehr, außer auf Arbeit, streng nach Rezept gebacken. Ich mache immer irgendwas anders. Ja. Wir machen heute anders, dass wir da noch eine Chili reinmachen wollen. Die schneide ich jetzt gleich mal als nächstes nach der Schokolade. Mhm. So, jetzt ist die Schokolade relativ gut gehackt. So, die Orange ist halbwegs abgerieben. Gibt es auch so Hektik in der Profi-Backstube? Nur. Nur. Und wenn du es zu Hause machst, dann ist es aber immer entspannt, weil dann ist es ja entspannt. Für dich entspannt. Da mache ich mir keine Zeit. Das ist ja einer der Gründe, weshalb du es machst wahrscheinlich, oder? Ja. Also basteln mache ich schon auch immer ein bisschen zur Entspannung. Total. Also das ist auch wirklich so, wenn ich Stress hatte, ich bin nach Hause gekommen, habe irgendwas gebacken. Okay, und wer isst das dann immer alles? Hast du genügend, hast du so eine Fangruppe von Leuten, die dann immer alles tatsächlich essen? Ich hatte noch nie ein Problem, Kuchen oder Kekse oder sonst was, Torten loszuwerden. Wir treffen uns sonntags immer zum Tatort gucken. Okay. Und ich wäre immer dafür zuständig, Kuchen mitzubringen. Verstehe. Das spricht natürlich trotzdem auch für die Qualität deiner Kuchen. Natürlich. Ja. So. Ich habe jetzt noch 2-3 Esslöffel Orangensaft dazu gegeben. Mhm. Einfach aus der Orange rausgedrückt. Ja. Ich bin's vergessen. Und jetzt rühren wir das Ganze. Mhm. Okay, mach mal. Ich mache so lange ein Foto. Auch wenn wir kein Videoblog sind, müssen wir ein bisschen dokumentieren. Das hatte ich bisher jetzt ganz vergessen. Zu machen. Die Fotos findet ihr dann auf netzbasteln.de bzw. auf dem Link, der von dort dann zu dieradiowissen.de geht. Jetzt ist also der Teig quasi fertig. Was ich interessant finde, an diesem Teig ist da gar kein Wasser oder Milch oder so. Da kommt ja eigentlich gar keine Flüssigkeit rein. Was ist denn das dann? Orangensaft tun wir dazu. Okay. Aber ist das, wie heißt der dann, besonders Mürbteig oder? Nee. Wie heißt sowas dann? Na, es wird nicht wirklich mürbe. Wir machen keinen wirklichen Mürbeteig, wir machen einfach einen Cookie-Teig. Okay, und das ist echt so eine Es sieht ein bisschen aus wie Streusel und klein. Genau, wie Streusel. Das ist ein gutes Bild dafür. Jetzt müssen wir auch gleich mit den Händen ran. Okay. Weil das kriegt die Küchenmaschine nicht hin. Ja. Wenn du jetzt eine Handvoll nimmst und die zusammenpresst, dann wird es ein Klumpen. Dann wird es ein Klumpen. Und das muss man dann machen. Genau, aber erst kommt noch die Schokolade ran und die Chili, wenn du magst. Okay, jetzt kommt hier Schokolade rein. Okay, und wird die auch gleich wieder verrührt, mechanisch. Ja. Und jetzt schneide ich mal die Chili. Ich finde es ein bisschen trocken. Ich mache noch ein bisschen mehr Orange mit rein. Ja. Siehst du, das ist halt jetzt so einfach nur so Pi mal Daumen. Das ist so halt Gefühl. So Gefühl, ja, genau. Ja. Da muss man auch, das kommt dann mit der Erfahrung. So. Ich bin gespannt mit der Chili. So. Du knetest hier schon einfach den Teig weiter. Du kannst ruhig alle Schokolade reinmachen. 80 Gramm Schokolade, papalapap. Okay. 100. 100. Gut. Auf die 20 Gramm kommt es ja auch nicht drauf an. Vor allem, wenn es 20 Cookies sind, dann ist es ja nur ein Gramm mehr pro Cookie. Eben. Das ist ja gar nichts. Ich finde ja, Cookies sind schon ein bisschen so eine Hipster-Angelegenheit auch. Ich glaube, das hat nichts mit Hipster, also weiß ich nicht. Die machen halt deutlich weniger Aufwand als Kekse. Mhm. Weil du musst halt nichts ausstechen. Genau, die kann man einfach so hinhauen und so gehören die. Und genau. Und für mich sind so Kekse oder Plätzchen wirklich so Weihnachtliches und Cookies gibt es für mich das ganze Jahr über. Okay, stimmt, weil du das hast auch so ein Ding. Ist halt wirklich, was habe ich zu Hause? Ach, hier noch die Nüsse, da noch das Obst. Ah, okay, dann gibt es die und die Cookies, weil es wirklich super einfach ist. Ja. Lili knetet jetzt hier diesen Chili-Teig und macht da einen großen Ball daraus. Soll ich mal hier ein bisschen den Tisch aufräumen, schon mal so lange? Ja, sehr gut. Okay. Schokolade weg. Ich glaube, im Rezept steht, wir sollen die in den Kühlschrank ruhen lassen. Ich bin mir nicht sicher, kann es sein? Ich weiß nicht, ob es da steht, aber ich habe auf jeden Fall bei so Backhack-Seiten gelesen, dass es eben dem Cookie hilft, dass er dann eben außen hart und innen weicht. Chewy müssen die sein? Ja, chewy, ja. Ich hole jetzt schon mal das Backblech. Oder müssen wir das Ganze erst ausrollen? Wir können es ausrollen. Ich würde sagen, wir machen es per Hand, brechen was ab und formen dann quasi runde Bällchen davon, okay, die wir dann platt drücken. Weil ich hatte nämlich noch extra so ein Lifehack-Ding mitgebracht. Ich hatte keine so eine Teigrolle, die man so mit der Mütter manchmal ihre Söhne versohlen, wenn sie Quatsch gemacht haben oder Einbrecher davon scheuchen, sondern ich hatte nur eine Weinflasche. Sollte nämlich auch gehen, dass man mit denen den Teig gut. Das habe ich schon sehr oft gemacht mit Weinflaschen, Mateflaschen, Colaflaschen, alles was rund ist. Okay, ja. Dann mach mal Backpapier auf das Backblech bitte. Ja, schau mal. So, da machen wir dann ungefähr so drei Daumen großen Kugel, die wir da so ein bisschen platt drücken. Okay, Kugeln kneten und platt drücken. Und weil ich jetzt mal beide Hände brauche, machen wir mal dafür einen kleinen Zeitsprung. Bis gleich. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. So, der Zeitsprung ist vorbei. Wir haben alle Kekse geknetet, diese Boller da auf die Backbleche gesetzt. Manche sind so ein bisschen unförmig geworden. Und richtig schön sieht es nicht aus. Das sind halt so bräunliche Knödel, die da jetzt auf dem Backpapier sitzen. Cookies sehen nie schön aus. Cookies sind zum Essen da. Ein paar von denen haben wir jetzt noch mit ein bisschen mehr Orangensaft und mit Weihnachtsgewürz versehen. Ja, damit es ein bisschen adventlicher wird. Genau, bald ist ja der erste Advent am 30. November. Und jetzt kommt das Ganze rüber in den Backofen. Den werfen wir gleich mal an, vorheizen und so weiter. Und wir hören uns gleich wieder. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Das ist eine Stunde Netzbasteln, die Cookie-Back-Ausgabe. Wir backen heute mit Lilly, bekannt unter Die Lilly bei Twitter und für ihr Kuchenblog kuchenkram.de. Genau. Einmal Cookies. Hallo nochmal. Wir sind jetzt rübergegangen in die Küche vom Radiobüro und dort haben wir mitgebracht zwei Bleche mit tollen Orangen-Schoko-Cookies. Chili-Orangen-Schoko-Cookies. Chili-Orangen-Weihnachtsgewürze-Schoko-Cookies. Genau, so sehen sie aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fast 20 Stück könnte hinkommen. Ja. Und jetzt haben wir den Gasherd hier vorgeheizt. Mhm. Machen wir kurz auf. Jetzt kommen diese beiden Bleche rein. Macht man eigentlich immer das geschlossene Blech oben hin oder unten? Wenn du einen Umluftherd hättest, wäre es komplett egal. Bei einem Nicht-Umluftherd musst du halt berücksichtigen, dass dort, wo das Blech ist, weniger Hitze hinkommt. Deswegen würde ich es unten hinpacken. Dann kommt nämlich für unser Rost, wo dann die anderen Cookies drauflegen, nach oben ein bisschen Hitze. Okay, alles klar. Dann mal los damit. Dann das geschlossene Blech nach unten. Also ich würde tatsächlich beide so mittig machen und kurz übereinander. Okay. Dann noch das andere. Das kommt. Was hast du für eine Meinung von Gasherden? Ich finde Gasherde toll zum Kochen. Das ist mein erster Gasofenversuch. Ich habe noch nie in einem Gasofen gebacken. Okay. Ich bin gespannt. Ich habe ja fast noch nie gebacken, insofern passt das zusammen. Jetzt muss man an laut Anleitung... Wenn es nicht schmeckt, dann schieben wir es einfach auf den Ofen. Das ist eine gute Idee, der ist total schuld. Wir können ja dafür nichts. Was steht im Rezept? Im Rezept steht 25 Minuten und es ist gelogen. Okay. Die Cookies brauchen niemals so lange. Ich würde sagen 10 bis 15 Minuten höchstens. Wir können uns jetzt hier auf den Boden kauern vor den Ofen und denen da beim Fertigwerden quasi zugucken. Das geht ja dann total schnell. Ja, genau. Und man muss den richtigen Moment erwischen, wo sie außen hart und innen weich sind. Nein, du holst sie noch weich raus. Das ist ganz, ganz wichtig bei Cookies. Du musst denken, die sind noch gar nicht. Dann musst du sie rausholen. Und dann sind sie dann außen knusprig. Wenn sie ein bisschen abgekürzt sind, sind sie außen knusprig. Und okay, alles klar. Das probieren wir jetzt gleich aus. Wir machen nochmal kurz einen Zeitsprung. Ein gewisser Duft von Weihnachten hat sich eingestellt im Radiobüro in der Küche, wo wir heute bei eine Stunde Netz basteln, Cookies backen. Lilly, wie bist du zufrieden bisher mit dem Fortschritt? Die sind ja noch im Ofen. Ja, ich bin schon halbwegs zufrieden. Sind jetzt nicht sehr schön geworden, aber es riecht gut. Weil wir oben auf die obere Lage im oberen Backblech haben wir so Weihnachtsgewürz draufgestreut, was bei dem Mehl dabei gelegen ist. Mhm. Unten sind die von einer anderen Konsistenz fast schon, die sind aber irgendwie auch heller geworden. Wahrscheinlich, weil wir da weniger Flüssigkeit auch dazu getan haben. Nee, das Weihnachtsgewürz war schon sehr dunkel mit dem Melk, okay, und dem Zimt und so. Und das, ja, macht es dann? Ja. Okay, verstehe. So, und jetzt sind ungefähr schon 15 Minuten vergangen, würde ich sagen. 12 bis 15 Minuten, seitdem wir es reingesteckt haben bei 180 Grad. Okay. Woran erkennt man jetzt, dass die Dinger fertig sind? Ganz ehrlich, nach dem Gefühl. Okay. Also die müssen... Da verlasse ich mich komplett auf dich jetzt. Die müssen auseinandergelaufen sein, ordentlich, müssen ihr Volumen vergrößert haben aufgrund des Backpulvers. Das sieht man auch bei den unteren, dass die einfach jetzt eher so platte Fladen geworden sind. Mhm, genau. Geschmolzen. Mhm. Und dann dürfen die halt nicht zu... Also wenn sie an den Rändern braun werden, mhm, so karamellig, dann müssen sie auf jeden Fall raus. Okay. Das ist, aber das so, ist noch nicht eingetreten. Ich knie mich jetzt aber mal davor, vor den Ofen. Wir sitzen jetzt hier auf dem Boden, mhm, und ein bisschen Zeit kann man ihnen noch geben, wie sie da drin, ja, also vor sich hin backen. Ich würde sagen 2 Minuten. Was ist denn jetzt dieser chemische Prozess beim Backen eigentlich? Also was passiert da mit diesem Zucker, mit dem Mehl, mit der Butter? Das ist ja das Wesentliche, was da drin ist, und Backpulver. Ja, die Butter schmilzt, der Zucker auch. Zusammen ergibt es ein riesiges, schönes Etwas. Das Backpulver verursacht, da ist Natrium drin und Säurungsmittel. Und bei Flüssigkeitszusatz verbindet sich das und quillt auf. Wie so, kennst du diesen Vulkanversuch in der Grundschule, wo man Backpulver, Ketchup und... Nee. Okay, nee. Es bilden sich halt eine Art Kohlensäure. Okay. Also Luft. Ja. Und was passiert ist, dass diese Luftbläschen innerhalb dieses Gebäckes quasi größer werden, weil es wird ja erhitzt und heiße Luft dehnt sich aus. Dann wird es aufgeblasen und wird halt lockerer und luftiger. Okay. Ja, und außen karamellisiert die Stärke vom Mehl, mhm, bildet sich noch ein anderes Kohlenhydrat, was so ein bisschen mehr die Bräune gibt, Dextrin. Innen drin verbindet sich die Stärke durch die Hitze und der Flüssigkeit auch aus der Butter. Bildet ein Klebergerüst und dadurch hast du zum Schluss dann so einen festen Cookie. Dann pappt das zusammen und, ja, wird dann auch ein bisschen genießbarer. Genau. Wir gucken hier weiter in den Ofen rein. Noch sind die oberen auch noch so ein bisschen glänzig. Die unteren kriegen noch keine braunen Ränder. Ich glaube, dass wir die oberen rausnehmen könnten. Dann nehmen wir mal die oberen raus. Du hast den Ofen aufgemacht. Das Backpapier knistert. Da fallen schon die ersten Cookies runter. Ja, weil das da so durchhängt, das ist ja eher so ein Rost, auf dem das Ganze liegt. Und jetzt wird es abgestellt. Riechen tut es auf jeden Fall super. Ja. Und wenn ich die jetzt anfasse, so heiß wie die sind, dann ist es noch total weich, ne? Mhm. Also, das muss aber so sein. Das muss so sein? Ja. Und der da hinten wäre zum Beispiel auch schon fertig, aber die hier vorne sind noch nicht fertig. Sehr spannend. Okay. Die sollen ja innen auch noch so ein bisschen teigig sein. Genau, die sollen innen chewy sein, ne? So ein bisschen weich. Okay. Jetzt wäre ein so ein Trick, was wir noch machen können, ist so Salz drüber machen oder macht man das, ja, ist schon viel zu spät dafür? Nö, kannst du drüber machen. Okay, bisschen, ja, Salz drüber streuen. Wenn du hinten wieder drauf drückst, leicht, merkst du, dass es schon ein bisschen fester geworden ist. Okay, das Abkühlen gehört jetzt also eben auch zum Prozess dazu. Ja, genau. Das ist eine Stunde Netzbasteln und wir backen gerade Cookies in der Küche vom Radiobüro. Lilly ist die Kuchenexpertin. Ich bin nur der Reporter. Und wie schmeckt's? Weihnachtlich? Okay, passt. So, jetzt hast du auch noch das zweite Blech rausgeholt, ja, weil... Die fertig sind. Die sind fertig. Da siehst du hier, werden die am Rand braun. Genau, jetzt sind hier diese, ja, Fladen, die sehen jetzt eher aus wie Lebkuchen von der Größe her. Mhm. Bisschen kleiner als CDs, bisschen dicker als CDs natürlich auch, so Lebkuchen-Dinger eben. Alle relativ schön rund. hast du schön geknetet. Und ja, du am auch, Rand, ne? Ja, auch. Ja, aber bei manchen musste man noch ein bisschen nachkneten. Und wenn man die jetzt ganz vorsichtig anfasst, dann sind die noch leicht weich. Mhm. Das legt sich wahrscheinlich dann, wenn sie abkühlen, oder? Genau. Wir können jetzt trotzdem mal einen probieren. Hiervon vielleicht. Ups, das ist noch so teigstückig. Ich bin dann da auch doch immer ziemlich ungeduldig. Wie machst du das mit deiner Geduld? Also ich probiere immer eins. Mhm. Einfach mit den Zungen oder dass sie es abkühlen. Ja. Schmeckt gut. Ja, schmeckt echt also gut. Also mir schmeckt es gut. Und das Chili merkt man gar nicht so besonders sehr. Mhm. Okay, Fazit. Man kann also in einer Stunde Netz oder auch einfach so in einer Stunde relativ leicht Cookies herstellen nach Netzrezept, die super schmecken, die man später auch noch bestimmt gut in Milch oder in Kaffee oder sowas trinken kann. Mhm. Chili muss man nicht so sehr sparen. Mit Weihnachtsgewürz vielleicht schon eher. Ja, ein bisschen vielleicht. Aber Zimt ist immer gut. Zimt ist immer gut? Ja. Und das Rezept, das gibt's im Internet auf deradiowissen.de und dann durchklicken zu eine Stunde Netz. Fotos findet ihr da auch und ihr könnt uns auch gerne schreiben, wenn ihr einen von diesen Cookies probieren möchtet, dann schreibt uns bei Twitter oder Facebook und vielleicht passt ja so ein Teil in den Briefumschlag rein. Sehr gut. Wäre doch mal ein Versuch wert. Auf jeden Fall. Außer wir haben die vorher schon alle weggegessen, was natürlich auch sein kann. Ich weiß von nichts nachher. Okay. Vielen Dank jedenfalls, Lilly, dass du da gewesen bist. Wir könnten uns jetzt noch ewig über verschiedene Teigsorten, also das wollte ich nämlich zum Beispiel noch Sauerteig und diese ganzen anderen. Das wäre spannend gewesen, ja. Aber wir können ja mal eine andere Teigsendung machen. Ja. Und dann geht es eben nicht nur um Cookies backen, das war ja so eher die Einsteigerdroge. Sehr gut. Vielen Dank, du musst jetzt dann auch schlafen gehen, weil du morgen wieder um vier aufstehen musst. Ja, genau. Dann gute Nacht und ich bedanke mich fürs Zuhören. Mein Name ist Moritz Metz und wir hören uns wieder in 2 Wochen. Dann fahre ich extra nach Wien zur Robo Exotica. Das ist ein Festival, wo es darum geht, dass Roboter gebaut werden, die Cocktails mixen. Und von da werden wir dann berichten von diesem Roboter-Cocktail-Festival. Ich glaube, das wird ganz lustig. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.